Radio Neandertal, die Nachrichten. Mit Thorsten Adolfs. Guten Tag. Die Verteidigungsministerin plant angeblich eine Bundeswehrreform. Der Literaturnobelpreis wird dieses Jahr nicht vergeben. Und das Wetter sonnig bis 20 Grad. Verteidigungsministerin von der Leyen soll einen grundlegenden Umbau der Bundeswehr planen. Die jahrelange Fokussierung auf Auslandseinsätze solle beendet werden, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Mehr zum Thema von Jörg Ratsch. Für die Bundeswehr ging es in den letzten 20 Jahren immer nur in eine Richtung. Kleiner werden, effizienter, fit für Auslandseinsätze. Denn nach dem Ende des Kalten Kriegs hieß es mal, hier in Deutschland droht uns kaum noch Gefahr. Stattdessen der Satz, Deutschlands Sicherheit wird jetzt auch am Hindukusch verteidigt. Das ändert sich jetzt wieder, weil sich auch die Weltlage wieder geändert hat. Stichwort Ukraine-Krise. Die Bundeswehr soll jetzt wieder fitter gemacht werden für die Landesverteidigung. Was über Jahre alles eingespart wurde, das soll wieder aufgebaut werden. Auch deshalb pocht Verteidigungsministerin von der Leyen auf 12 Milliarden Euro mehr für die Truppe. In den USA ist Ex-VW-Chef Winterkorn angeklagt worden. Die Justiz wirft ihm im Abgasskandal Betrug und Mittäterschaft vor. Dem 70-Jährigen drohen bis zu 25 Jahre Haft und eine Geldstrafe. Weil Deutschland seine Staatsbürger aber nicht ausliefert, würde die Strafe wohl nur auf dem Papier existieren. VW hatte vor gut 2,5 Jahren zugegeben, weltweit in rund 11 Millionen Dieselautos eine illegale Software eingebaut zu haben, die den Schadstoffausstoß senkt. Winterkorn bestreitet bis heute, dass er schon früh von dem Betrug wusste. Wegen einer technischen Panne fordert Twitter die Nutzer auf, ihr Passwort zu ändern. Die bisherigen Passwörter waren unverschlüsselt in einem internen Verzeichnis gespeichert worden. Einzelheiten von Silke Nauschitz. Einen Hinweis, dass Passwörter gestohlen oder missbraucht worden seien, gibt es laut Twitter zwar nicht. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Twitter-Nutzer diese aber trotzdem ändern. Auch wenn das Passwort für andere Netzwerke und Plattformen genutzt worden sei. Wie viele Passwörter betroffen seien, gab das US-Unternehmen allerdings nicht bekannt. Es sollen aber beträchtlich viele sein, berichten verschiedene Agenturen. Grundsätzlich sind Passwörter am sichersten, wenn man Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen miteinander kombiniert. In Frankreich wird heute weiter gestreikt. Wie gestern wird es vor allem Probleme in der Luft und auf der Schiene geben. Die Eisenbahner protestieren gegen die Öffnung für mehr private Konkurrenz. Allein gestern fiel dort jeder zweite Hochgeschwindigkeitszug aus. Auch Air France-Beschäftigte beteiligen sich an den Arbeitsniederlegungen. Sie fordern höhere Gehälter. Die Auswirkungen waren gestern nicht ganz so gravierend. Nur gut, jeder zehnte Flug fiel aus. In diesem Jahr wird kein Literaturnobelpreis vergeben. Das hat die schwedische Akademie am Vormittag bekannt gegeben. Hintergrund ist ein Missbrauchsskandal. Der Mann eines Akademiemitglieds soll über Jahre Frauen oder Töchter von anderen Akademiemitgliedern und Mitarbeiterinnen belästigt oder missbraucht haben. Es ist das erste Mal seit 75 Jahren, dass die Preisverleihung ausfällt. Damals war der Zweite Weltkrieg der Grund. Soweit die Meldungen mit Thorsten Adolfs. Das Wetter. Thomas Becker aus der Wetterredaktion ist damit in Aussichten. Sonnig und trocken heute und 15 bis 20 Grad sind drin. Am Wochenende wird es tagsüber noch etwas wärmer und es geht mit viel Sonne und ohne Regen weiter. NRW Verkehr. Und hier dauert es laut ADAC mindestens 6 Minuten länger. A1 Münsterbremen zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Osnabrück Hafen 3 Kilometer plus 6 Minuten. A2 Dortmund Hannover zwischen Dortmund Nordost und Kamenberg Kamen 2 Kilometer, auch 6 Minuten länger. Die A3 Oberhausen Köln zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Kaiserberg 9 Kilometer Stau und 40 Minuten Zeitverlust. A4 Aachen Köln zwischen Kreuz Kerpen und Frechen Nord 1 Kilometer, 6 Minuten kommen dazu. A40 Dortmund Essen zwischen Dreieck Bochum West und Essen Frillendorf 7 Kilometer, ein Plus von 30 Minuten. Und die A42 Dortmund-Kamp-Lindfort zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Duisburg Nord 2 Kilometer Stau und ein Zeitverlust von 10 Minuten. Radio Neandertal am Vormittag. Ist das schön? Es ist Freitag. Ja, sicher. Es ist sonnig. Wirklich schön. Also, man kann nur hoffen, dass jetzt nicht noch irgendwie der Chef ankommt und irgendwas möchte. Was? Kurz nach 10, das wäre eine Frechheit. Also absolut. Bangert und Klein hier, guten Tag. Hallo. follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. Dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Perfect. Am Freitagvormittag, jetzt bitte vom Wort Schalke 04 nicht abschrecken lassen. Die wollen heute nur Popcorn. In der Arena Gelsenkirchen in Gelsenkirchen, da gibt es heute Abend eine wirklich coole Aktion. Und zwar ein Weltrekordversuch im Filme gucken. 43.625 Zuschauer sind das Ziel. Bisher immerhin über 25.000 schon verkauft. Tja, und gezeigt wird der ganz neue Film Rudi Assauer, Macher, Mensch, Legende, eben über das Leben von einer ganz großen Fußballlegende. Rudi Assauer, der ja vor ein paar Jahren an Alzheimer erkrankt ist. Regie für diesen Film hat Don Schubert geführt und für ihn waren es die emotionalsten Dreharbeiten, die er bislang hatte. Herr Assauer lief herein mit seiner ältesten Tochter Bettina Michel, die ihn auch pflegt derzeit. Die Menschen standen auf, applaudierten und riefen seinen Namen, gaben Standing Ovations und unser Team guckte sich an und sagte, was geht denn hier ab? Und wir hatten alle wirklich Tränen in den Augen. Und nachdem ich das erlebt habe, habe ich gedacht, was für ein Leben muss ein Mensch geführt haben, um mit so viel Liebe aufgenommen zu werden. Ein großes Leben. Also das war jetzt eines der Erlebnisse während dieser Dreharbeiten. Ich finde, man hört wirklich, wie ihn das total bewegt. Deshalb eben auch diese riesige Aktion heute Abend. Das Ganze ist auch nicht einfach so, es ist für den guten Zweck. Denn der Rheinerlös, der geht an Institutionen, die sich eben für Demenzkranke stark machen, sich einsetzen. Also wir finden, das ist eine Top-Sache. Ja, und die Tickets gibt's für knapp 12 Euro. Übrigens auch heute Abend für Kurzentschlossene noch an der Abendkasse. The top of the food chain, loving material things, kinda lonely, till I met her at the Grammys, 10 mil on a diamond ring, she invites me, spend a day on the jet skis, at first it didn't mean a thing, then she told me, I'm the one that she searched for, it was hard to believe, she's Miss California, hottest thing in West LA, house down by the water, sails her yacht across the bay. Days. She had me a bracelet made from Harry Winston's place. Went horseback up to the mountaintop, showing me the land she's got. Well, it's alright, something else is on your mind. Looking past all that shines, now the tears are running too. All those things are nice, but it's not why I'm here. I will wipe away your tears simply by just loving you. She's Miss California. Sting of West LA, house down by the water, sails a yacht across the bay, drives the Maranello, Hollywood's her favorite scene, loves to be surrounded, superstars that know her name, she's Miss California. Dante Thomas, Miss California, ja, das schmeckt ein bisschen nach Freitag, ne? Also man merkt auch, es ist Freitag, vor allen Dingen an Frau Klein, die hat sich einen Sitzsack ins Studio geholt. Wird's denn gehen da unten? Kann ich noch was bringen? Einen Kaffee, einen Tee, einen Caipirinha, irgendwas? Ja, ich kümmere mich. Hier jetzt Jax Jones und Ina Wilson, Breathe. You're my discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. Dum dum. flesh and my truth. I come alive whenever I'm with you. And now I've dialed your number again. And you come over and over and then. Now it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a game we do. I tell myself I'm not that into you. But I don't wanna sleep, it's quarter after three. And now it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a thing we make. With skin on skin, I need the spell to break. But I don't wanna go, and I know that. Dum dum da da da, dum dum da da da, dum dum da da da, dum dum da da da, and now it's hard to breathe. Aus den Träumen, aus unseren.

Das Radio Neandertal Stau-Update. A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Farresbeck und Kronenberg, 3 Kilometer Stau. Und die 46 in der Gegenrichtung Düsseldorf-Wuppertal zwischen Hahn-Ost und Sonnborn. Hier gibt es 2 Kilometer stockenden Verkehr. Blitzer haben Sie uns aktuell keine gemeldet. Sie wissen aber, wenn Sie einen Blitzer sehen, einen Stau, eine Verkehrsbehinderung, dann können Sie sehr gerne hier bei Radio Neandertal anrufen und Bescheid sagen. Sie erreichen uns kostenlos auch vom Handy aus unter der 0800 97 60 97 6. That we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't be there. I got spielen den besten Mix vom Frühstück bis zum Feierabend. Die besten aktuellen Hits. Und dazu mehr Vielfalt. Jeden Tag, den ganzen Tag. Nur bei uns. Radio Neandertal. I woke up with a fear this morning. But I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab. And then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your song's got me feeling like I'm. No fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. No risk, so I think I'm all in. when I kiss your lips through my heartbeat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. Klein sind hier 10.39 Uhr. Ich frage mich, warum passiert mir sowas nicht? Ich meine, wo ich doch auch jeden Tag Auto fahre. Geldtransporter in Indianapolis hat $600.000 verloren. Die sind mal schön auf die Straße geflattert. Das ist schon cool. Aber mich interessiert's nicht. Ich habe Euro-Jackpot gespielt, das heißt, ich habe heute Abend 53 Millionen. Was interessieren mich $600.000? Kannst du eine Handvoll beischmeißen. Ein Straßenrand.

I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Es ist Freitag. Ex-VW-Chef Winterkorn ist in den USA angeklagt worden und ich finde echt unfair. Immer auf die Kleinen drauf, also ganz ehrlich. Schlimm. Ja, ihm droht da im schlimmsten Fall eine Haftstrafe bei den Amis. Ist aber jetzt so ein schöner Florida-Urlaub. Ja? Nicht, dass der da Bock drauf bekommt. Schön Disney World. Ich grille. Also bin ich. Die neueste Aldi-Grille-Sophie. Dieses Wochenende Made for Meat. Verschiedene Grillsoßen. 375 Milliliter zum Aldi-Preis von 1,99 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Meine Stimme sei reizvoll, sagt man. Aber was jetzt kommt, ist doch viel attraktiver.